Nase rot, Orangenbommeln, keiner von den feinen Herren, sondern Steve schuf unsere Kita. Er hat uns zum Fressen gern. Steves Ballons sehen viele Kinder. Hören Rummelplatzmusik, schweben hoch bis in den Himmel. Stevie ruft noch, Kindlein flieg. Schöne Spiele spielt er mit uns, auch im grünen Ödland hier. Berghotel, Gas, Bullengürtel, Boote basteln aus Papier. Und wenn es ganz dolle regnet, das Wasser schnell und tief, auf die Straße unsere Boote. Aus dem Gulli winkt uns Steve. Und er lacht und ruft sehr laut dann, eure Wettfahrt nun beginnt mit dem großen Lastkraftwagen. Dabei stirbt schon mal ein Kind. Mach doch nichts, sagt Stevie immer. Doch wir Kinder finden's doof, denn wir müssen es begraben auf dem Kita-Tierfriedhof. Ist das Kind dann auferstanden, riecht's nach Hamster statt Persil. Folgt uns stets mit Küchenmessern. Kennt es denn kein anderes Spiel? Auch schon tot, doch gut gebadet. In der Wanne unser Schwarm. Stevies Ma spielt mit uns Fangen. Nimmt uns gerne in den Arm. Ja, wir lieben Stevies Kita. Die ist super. Doch nur, bis er aus seinen Büchern vorliest. 1000 Seiten. Das macht Schiss.